Der Writer's Room im Kopf. Es waren sehr spezielle Probanden, die Michael Garzoniger in die Geheimnisse unseres Geistes einweihten. In den 60er Jahren arbeitete der amerikanische Neurowissenschaftler mit Epilepsiepatienten, deren Hirnhälften operativ getrennt worden waren, um zu verhindern, dass sich epileptische Anfälle über das gesamte Gehirn ausbreiteten. Tatsächlich nahmen die Anfälle danach stark ab. Doch Garzoniger fand noch etwas anderes heraus. Unsere beiden Hirnhälften verarbeiten Informationen völlig unterschiedlich. Trennt man ihre Verbindung, ein Band aus Nervenfasern namens Corpus callosum, gewinnt man einen Blick auf ihre jeweiligen Aufgaben. Die Forscher um Garzoniger nutzten zudem die Tatsache, dass die Augen jeweils nur über das rechte oder das linke Gesichtsfeld mit den beiden Gehirnhälften kommunizieren. Sie zeigten den Patienten also Gegenstände, die nur eine Seite ihres Gehirns sehen konnte. Zum Beispiel forderten sie einen Probanden per Schrifttafel auf, aufzustehen und sich ein Glas Wasser zu holen. Dann fragten sie ihn, warum er das getan hatte. Da die beiden Gehirnhälften die Informationen von der Schrifttafel und der Frage nicht miteinander teilen konnten, um sie ganzheitlich zu deuten und eine Erklärung zu liefern, passierte etwas Erstaunliches. Die linke Hälfte, die für das Sprachzentrum zuständig ist, erfand eine Erklärung. »Ich hatte eben Durst«, sagte der Proband. Irgendein Grund, zur Not ausgedacht, war offenbar besser, als zuzugeben, dass er keine Ahnung hatte, warum er aufgestanden war und Wasser getrunken hatte. Erst als die Forscher nachfragten, ob er sich sicher sei, kam er in die Verlegenheit, den Durst als das zu akzeptieren, was er war. Eine Ausrede. Die Forscher wiederholten den Versuch mit allerlei verschiedenen Anweisungen und Stimuli. Das Ergebnis war immer das gleiche. Neben der Sinneswahrnehmung und Verarbeitung, den Steuerungseinheiten für den Körper und dem Gedächtnis, gibt es in unserem Gehirn offensichtlich so etwas wie einen inneren Erzähler, der uns und anderen pausenlos unser Leben erzählt. Wir konfabulieren, nennt es Will Storr. Wir bewegen uns in der Welt, tun Dinge und empfinden Dinge und sagen Dinge aus zahllosen, unbewussten Gründen, während ein spezifischer Teil unseres Gehirns ständig bestrebt ist, ein sinnvolles Narrativ aus dem zu machen, was wir anstellen und warum. Daniel Kahneman hat diese beiden Arten zu denken in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« als Reptiliengehirn und Großhirn bezeichnet. Wir lassen an dieser Stelle weitere interessante Forschung links liegen und geben den beiden Gehirnen Namen, die für unsere Zwecke am besten passen. Darsteller und Erzähler. Der eine nimmt wahr und handelt, der andere interpretiert und ordnet. Der eine agiert oder reagiert, der andere rationalisiert und kausalisiert.